Laut der Meldung der südkoreanischen Nachrichtenagentur Nam News gab das Maßnahmekomitee der gesamten Bevölkerung für die Umstationierung der US-Truppen, dem die Bewohner der Stadt Dongducheon angehören, am 14. Juli im Rathaus der Stadt Dongducheon eine Erklärung ab, in der der Kommandeur des 8. US-Korps in Südkorea kritisiert wurde. Am 11. Juli behauptete er auf einer Pressekonferenz, dass die 210. Artilleriebrigade bis zum Jahr 2020 in Dongducheon stationieren würde, weil die Fähigkeit der südkoreanischen Armee zur Reaktion auf den Feuerangriff nicht verbessert worden sei.